Zwei hochhausgroße Skelette lehnen sich lässig auf die ehrwürdige Radio City Music Hall in New York auf einem Plakat. Rockgitarren, Batik-T-Shirts und eben die Skelette, knochige Wahrzeichen der Grateful Dead, begrüßen die Besucher in der New York Historical Society am Central Park. Das älteste Museum New Yorks, voll von Lincoln- und George Washington-Büsten, zeigt sonst Ausstellungen mit Titeln wie Grant und Lee in Krieg und Frieden oder Die Maler der Hudson River School. Eine Schau über eine psychedelische Rockband ist neu. We are the institution that collects all of New York. Wir sind die Institution, die New Yorks Geschichte sammelt und bewahrt. Das haben wir seit 1804 getan, sagt Louise Mirror. Jedes kulturelle Phänomen, das mit New York zu tun hat, findet hier seinen Platz. Diese Ausstellung beweist es. 155 Mal haben die Grateful Dead in New York gespielt. Ende der 60er in Cafés im Greenwich Village, während des großen Streiks an der Columbia-Universität, spontan im Central Park, im Madison Square Garden oder dem Giants-Stadion. Kreuz und quer durch die USA sind sie gefahren, von Kalifornien, in dessen Hippie-Klima sie beheimatet waren, immer wieder an die Ostküste. Auf Tour zu gehen war sehr wichtig für sie, erklärt Kuratorin Deborah Schmidt-Bach. Die beste Art, sich musikalisch auszudrücken, waren Live-Auftritte für sie. Die waren oft sagenhaft lang, aber auch eine wunderbare Möglichkeit, mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Das Verhältnis zu ihren Anhängern, den sogenannten Deadheads, war einzigartig. Schon Anfang der 70er Jahre boten sie ihnen Hotlines an oder machten Fanbefragungen, bildeten eine eingeschworene Gemeinschaft, Jahrzehnte vor dem Internet und seinen Communities. Noch heute, 15 Jahre nach dem Tod des Bandleaders Jerry Garcia, reisen die Fans wie religiöse Schwärmer hinterher, wenn die Resttruppe unter dem Namen The Dead auftritt. Fans use the opportunity to express and communicate with the band in a very artistic visual. Die Fans haben mit der Band auf sehr künstlerische, visuelle Art kommuniziert. Selbst ihre Ticketbestellungen haben sie verziert. Im Archiv finden sich 12.000 Stück. Die Band hat sie alle aufgehoben. Hier sind nur 25 dieser kleinen Kunstwerke zu sehen. Neben Konzertplakaten, Fotos von den Bandmitgliedern in San Francisco, Albumcovern, liebevoll gestalteten Musikkassetten mit Konzertmitschnitten oder jüdischen Kippas mit handgesticktem Grateful Dead-Totenkopf. Möglich gemacht hat das die Universität von Santa Cruz. Dort liegt das Grateful Dead-Archiv. Kürzlich hat es sich stark vergrößert. Wir haben das Geschenk bekommen von der Band, erläutert Astrid von Soesten von der Universität Santa Cruz. War es so, dass es gab eine Frau, die das Büro von der Band geleitet hat und die hat über 30 Jahre lang die ganzen Sachen alle zusammengetragen. Und im April 2008 haben die uns das Ganze geschenkt und seitdem sind wir dabei, es zu archivieren, anzuschauen, zu ordnen und so weiter und haben es jetzt hier nach New York gebracht, sodass andere Leute eben auch daran Anteil haben können. Es sind kunterbunte Einblicke in die populäre Kultur des späten 20. Jahrhunderts in den USA. Es war eine komplizierte Zeit, meint Louise Mirror. Die Grateful Dead wollten entschieden keine politische Bewegung sein. Aber die Diskussion um das Militär und den Vietnamkrieg führte dazu, dass viele Leute sich auf den Freiheitsgedanken der Vereinigten Staaten besannen, auch die Grateful Dead. Und so wurden sie doch eine Ikone der Gegenkultur. Die Band hat sich den üblichen Mechanismen der Musikindustrie verweigert. Ihre Fans durften jederzeit Konzerte mitschneiden und weiterverbreiten. Der gelebte Freiheitsgedanke.